Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Bombenbastler. Erster Teil. Mein grüner Daumen war nie sehr ausgeprägt gewesen. Deshalb überlebten in meinem Büro nur Pflanzen von äußerster Robustheit. Einen Garten wünschte ich mir ab und zu, keinesfalls aber einen Rasenmäher oder Nachbarn, die täglich die einzelnen Grashalme zählten. Frau Gans stand in einem Garten, in dem sich auch Bienen wohlfühlten. Wie ein ganz normales Paket aus. Wer stellt schon ein normales Paket in den Garten? Wer sollte eine Bombe in ihren Garten legen, jetzt wo der Juna-Bomber gefasst wurde? Unglaublich so etwas. Lebt in der Wildnis, ohne Wasser und Strom? Und möchte, dass wir alle so leben. Der Mann ist doch verrückt. Stellen Sie sich nur mal vor, wie das riechen würde, wenn wir alle ohne fließend Wasser auskommen müssten. Und natürlich, wir könnten uns im Fluss waschen, bis alle Fische krepieren. Das Ding könnte eine Attrappe sein oder ein Scherz. Kein Scherz. Und wenn, dann ein schlechter. Sie sagten mir am Telefon, dass vor ein paar Wochen einer Ihrer Nachbarn bei einer Explosion ums Leben kam. Genau, Herr Wieland. Ein netter Mensch. Er spielte gerne Karten. Plötzlich knallte es und er war tot. Schon erstaunlich, so eine Explosion. Und dann hat es nicht einmal gebrannt, nur geraucht hat es. Furchtbar. Steht auf dem Paket eine Adresse? Nein, natürlich auch kein Absender. Es steht nur Flugpost drauf. Also doch ein Scherzbold. Ich fürchte um mein Leben. Tun Sie etwas. Tja, für Bomben bin ich nicht zuständig. Was ist mit der Polizei? Die müsste bald kommen. Ich möchte aber, dass Sie privat ermitteln. Die Polizei macht ein Protokoll und dann höre ich nie mehr etwas von ihr. Ist doch so, oder? Nicht alle Beamten sind wie Derek. Der kümmert sich um die Leute, obwohl er schon über 70 ist. Ist alles nur Film, ich weiß. Aber wäre das Leben nicht schöner, wenn es ein Film wäre? Kommt auf den Regisseur an. Ich persönlich möchte nicht unbedingt in einem Schweizer Spielfilm leben. Egal. Was ist, wenn die Bombe hochgeht? Wir gingen ein wenig in Deckung und warteten. Die Polizei erschien mit einem Sonderkommando. Sprengstoffexperten riegelten die Umgebung ab und näherten sich vorsichtig der Bombe. In der Zwischenzeit erzählte mir ein überflüssiger Beamter abgestandene Witze. Und dann war da noch der Mann, der zu einem Arzt geht und sagt, leider komme ich zu spät. Moment, nein. Er geht gar nicht zum Arzt, er geht zum Skelett und das sagt, Sie sind zu früh. Oder war es umgekehrt? Was soll denn daran lustig sein? Oh, jetzt habe ich's, Maloney. Das Skelett kommt zum Arzt und sagt, ich komme immer zu früh. Da sagt der Arzt, tut mir leid, Sie kommen zu spät. Also jetzt habe ich den Faden verloren. Was meinen Sie, Maloney? Ich meine, Sie sollten sich auf das Paket setzen und warten, bis es explodiert. Was macht der Mann da? Weshalb geht er in Deckung? Wenn sich die Bombe nicht entschärfen lässt, muss man sie zünden. Sind Sie eigentlich politisch, Frau Gans? Ich meine, wegen der Bombe. Haben Sie etwas mit dieser Hatschibala zu tun? Ich bin nur eine einfache Rentnerin. Politik ist mir einerlei. Das sollte Ihnen aber nicht einerlei sein. Politiker bestimmen, wie gut die Polizei künftig noch ausgerüstet wird. Wir fordern schon lange ein Minensuchgerät. Wieso? Hat es in der Stadt Minen? Das wissen wir erst, wenn wir danach suchen können. Der schöne Garten. Traurig ist das Leben der Mücken und Blattläuse. Deren Witwen sind nicht mal pensionsberechtigt. Soll das wieder eine Anspielung auf den Beamtenstatus sein, Maloney? Was geschieht jetzt? Jemand wollte mich umbringen. Sie müssen mir Polizeischutz gewähren. Noch ist nicht geklärt, wem die Bombe galt. Vielleicht ist sie aus Versehen hier abgestellt worden. Oder sie ist still und heimlich im Garten gewachsen. Sowas soll vorkommen. Endlich ist es geschehen. Was ist geschehen? Und wer sind Sie? Von Moos, ich lebe hier. Sie wollte mich umbringen. Jetzt hat es die alte Schachtel selber erwischt. Wer wollte Sie umbringen? Sie glauben, dass die alte Schachtel Selbstmord gemacht hat. Eine interessante Theorie. Das hatten wir noch nicht. Ein Paket, das sich selber in die Luft jagt. Mit der alten Schachtel meine ich Frau Gans. Das ist eine Frechheit. Moment mal. Sie sind ja gar nicht tot. Mist, ich habe meine Brille vergessen. Frau Gans lebt. Allerdings. Sie kommen mit aufs Revier. Ich? Wieso? Ich habe nichts verbrochen. Das werden wir überprüfen. Haben Sie für die Tatzeit ein Alibi? Was für eine Tatzeit? Von was redet er? Jemand wollte Frau Gans ermorden. Aber ich doch nicht. Ganz im Gegenteil, ich muss froh sein, dass ich noch lebe. Diese Frau hier schmiedet seit mehreren Jahren Mordpläne gegen mich. Dafür habe ich Beweise. Kommen Sie mit. Hören Sie nicht auf ihn. Er ist krank. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Ich bin es, die in Gefahr ist. Das ist doch offensichtlich. Sie kommen beide mit. Und Sie bleiben hier, Maloney. Ich bedankte mich dafür und schaute mich ein wenig in der Gegend um. In einer netten Kneipe genehmigte ich mir einen Whisky und ein paar Erdnüsse. Das Leben konnte auch an einem solchen Tag ganz angenehm sein. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Bombenbastler, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Bombenbastler. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Im Garten vor Frau Gans Wohnung liegt ein verdächtiges Paket. Frau Gans vermutet eine Bombe und alarmiert die Polizei und Maloney. Zwar deutet nichts darauf hin, dass jemand Frau Gans in die Luft jagen möchte, doch eine genauere Überprüfung des Paketes endet in einer Explosion. Maloney erfährt, dass in dem Haus bereits vor wenigen Wochen eine Bombe explodierte. Bei der Detonation wurde ein Mann getötet. Herr von Moos, der ebenfalls in dem Haus wohnt, verdächtigt Frau Gans, nach seinem Leben zu trachten. Auf dem Polizeipräsidium wurde ich Zeuge einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei netten Nachbarn. Frau Gans und Herr von Moos hätten ein prächtiges Ehepaar abgegeben. Sie pflanzt überall giftige Pflanzen an, von denen ich Allergien bekomme, wenn ich im Garten sitze und lese. Allergien bekommen Sie von den Büchern, die Sie lesen. Feuchte Leidenschaft hieß eines davon. Was soll man von so einem Mann halten? Seit Jahren will sie mich töten. Das Treppenhaus ist so gebohnert, dass ich nur mit berggängigem festem Schuhwerk einen Sturz vermeiden kann. Zudem hat sie die Schrauben am Treppengeländer gelockert. Und die haben sie selber gelockert, weil sie immer betrunken nach Hause kommen und sich am Treppengeländer festklammern müssen. Sie sind es, die mich zum Alkoholiker gemacht haben. Diese Angst ständig. Sie hat Zecken in den Garten gebracht. Und sie lädt dauernd kranke Leute ein, die im Garten herumhusten. So. Sie weiß, dass ich anfällig bin auf Erkältungskrankheiten. Er macht das nur, um von sich abzulenken. Er hat die Bombe in den Garten gelegt. Er weiß genau, dass ich jeden Tag genau da, wo die Bombe lag, meinen Liegestuhl aufstelle. Ich habe Salbei darauf angepflanzt. Sie hat es ausgezupft. Und eine stinkende Blume gepflanzt. Mir wird übel, wenn ich daran denke. Die Blume stinkt nicht, im Gegensatz zu Ihnen. Ich weiß nicht, Maloney. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, wir hätten die Bombe nicht entschärft. Ich muss jetzt gehen. Es ist gleich 5. Ich muss den Niedertarif ausnutzen, wenn ich aufs Internet gehe. Sind Sie auf dem Internet? Tatsächlich. Aufs Internet. Es soll doch der einzige Ort sein, an dem man nicht über unfähige Beamte stolpert. Keine Beleidigungen, Maloney. Im Übrigen haben wir auf dem Präsidium auch einen Anschluss. Wir haben sogar einen Stecker. Und Sie werden es nicht glauben, Maloney, wir haben sogar eine Steckdose. Nachdem die beiden Streithähne gegangen waren, unterhielt ich mich noch ein wenig mit dem Mann mit der Steckdose. Sein Schädel leuchtete im Gegenlicht wie eine geplatzte Wassermelone. Seltsame Sache mit der Bombe. Dieser Wieland, der vor 2 Wochen getötet wurde in seiner Wohnung, war auch kein Politischer. Wir fanden zwar in der Wohnung Hinweise darauf, dass er jemanden erpressen wollte, anonyme Schreiben. Allerdings haben wir nicht herausgefunden, wen er erpressen wollte. Ist gar nicht so einfach, Maloney. War alles nur noch schwarz. War es auch eine Paketbombe? Vermutlich schon, sonst wäre sie kaum in Wielands Wohnung gekommen. Aber es gibt kein Motiv für eine weitere Bombe. Es sei denn, diese Frau Gans steckte mit Wieland unter einer Decke. Ich habe gelesen, dass man auf dem Internet Bomben basteln kann. Genau. Ted Kaczynski veranstaltet Kurse aus seiner Zelle. Wussten Sie, dass die Alterskriminalität zunimmt, Maloney? All die Ladendiebe. Entweder sind sie unter 16 oder über 60. Es kommt noch so weit und maskierte Rentner terrorisieren die Stadt. Unmaskierte Rentner terrorisieren bereits die öffentlichen Verkehrsmittel. Genau, Maloney. Als Straßenmusiker verkleidet. Der Opa von nebenan dröhnt uns mit diesem Bob Dylan die Ohren voll. Grauenhaft, Maloney. Grauenhaft. Es dauerte unendlich lange, bis ich endlich das Gebäude verlassen konnte. In meinem Büro erwarteten mich trübe Gedanken. Deshalb zog ich es vor, das Haus aufzusuchen, in dem die Streithähne lebten. In von Moos Wohnung machte ich eine überraschende Entdeckung. Ich arbeite für Herrn von Moos als Haushälterin. Ich bin gut, ich kann alles, vom Kochen bis zur Pflege von Hühneraugen. Aha. Ja. Was ist dieser von Moos für ein Typ? Ach, der leidet an Verfolgungswahn. Glaubt, dass alle nach seinem Leben trachten. Der hat einen Dachschaden, aber er bezahlt gut. Ich muss sogar das Essen vorkosten, weil er Angst hat, dass jemand Gift in sein Gemüse spritzen könnte. Ist seine Angst begründet? Hat Frau Gans tatsächlich etwas gegen ihn? Ach was, Frau Gans ist völlig harmlos. Die kann keiner Fliege was zuleide tun. Frau Gans ist... wie ich mir immer meine Großmutter gewünscht hätte. Weltoffen, herzlich. Was ist eigentlich geschehen? Von Moos ist nicht da, dafür hat es im Garten Polizisten und es sieht aus, als ob eine Bombe hochgegangen ist. Es sieht nicht nur so aus, es ist tatsächlich eine hochgegangen. Das ist aber seltsam. Allerdings. Ein Nachbar soll vor ein paar Wochen bereits in die Luft gegangen sein. Ja, das stimmt, ich war nicht da, als es geschah. Ich habe es aber im Fernsehen gesehen. Armer Kerl. Obwohl, er hat nie gegrüßt. Er mochte Herrn von Moos nicht besonders. Wissen Sie, was wirklich seltsam ist? Sie werden es mir gleich verraten. Ich habe hier in der Wohnung eine Broschüre gefunden. Eine Anleitung für Bombenbastler. Glauben Sie, dass da ein Zusammenhang besteht? Sie zeigte mir das schmale Heft. Es war eine einfach geschriebene und detaillierte Anleitung zum Bau eines Sprengsatzes, der genügte, um einen Menschen ins Jenseits zu befördern. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Bombenbastler, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Die Bombenbastler. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Im Garten eines unscheinbaren Hauses explodiert eine Paketbombe. Frau Gans und Herr von Moos werfen sich gegenseitig vor, Urheber der Explosion zu sein. Maloney erfährt, dass im Haus bereits einmal eine Bombe explodierte, bei der ein Mann getötet worden war. Maloney trifft im Haus auf eine Frau Walder, die als Haushaltshilfe bei von Moos arbeitet. Sie hat in der Wohnung eine Broschüre gefunden, in der detailliert geschildert wird, wie man sich zu Hause eine Bombe basteln kann. Wir suchten in der Wohnung von Herrn von Moos nach weiteren, ihn belastenden Indizien, fanden aber nur ein paar Pornohefte und ein Lebenshilfebuch mit dem Titel »Blähungen beim Rendezvous, das muss nicht sein«. Ich fragte die Frau, die für ihn putzte, ob sie ihrem Arbeitgeber einen Mord zutraute. Eigentlich nicht, aber das muss ja nichts sagen. Man traut doch niemandem einen Mord, zu dem man gut kennt, oder? Was ist mit dem Nachbarn, der ermordet worden ist? Hatte von Moos Streit mit ihm? Ja, gut möglich. Die beiden redeten nicht miteinander. Von Moos hat mir nie gesagt, weshalb. Er sagte mir nur immer, dass Frau Gans ihn umbringen will. Aber Beweise hat er nie welche gehabt. Ist ja alles nur dummes Gerede. Vielleicht wollte sich der alte Knacker nur wichtig machen. Sie schaute sich um und holte einen riesigen Staubsauger hervor. Das Ding verursachte einen Höllenkrach. Ich ging leise aus der Wohnung ins untere Stockwerk. Das hätte ich besser nicht getan. Frau Gans erschien zusammen mit einem Beamten. Es erübrigt sich wohl zu sagen, dass der Beamte aussah wie ein vollgekritzeltes Kreuzworträtsel. Wir betraten Frau Gans Wohnung und staunten nicht schlecht. Das ist mein Reich. Passen Sie auf die Kabel auf. Das sieht aus wie die Gedärme eines Ochsen. Oder das Gehirn eines Polizisten. Es geht leider nicht anders. Die ganze Anlage ist höchst kompliziert. Alles ist zusammengeschaltet. Damit empfange ich Signale aus Chile. Tatsächlich. Und das ist wichtig fürs Internet. Nein, die Signale stammen aus dem Weltall. Wie bitte? Schicken Sie eine E-Mail auf den Mars? Nein, diese Anlage wurde in Amerika gebaut, um Signale aus dem Weltraum abzufangen. Fremde Zivilisationen. Das Programm wurde gestrichen wegen Misserfolgs. Ich habe die Anlage zusammen mit ein paar südamerikanischen Investoren erworben. Für 25 Dollar. Eine Menge Schrott für wenig Geld. Das ist kein Schrott. Ich habe ein paar Teile umbauen lassen. Und wozu? Das ist mein Geheimnis. Dann könnte man in dieser Wohnung Signale von fremden Sternen empfangen. Faszinierend. Darf ich mal? Ich wollte schon immer mal mit intelligenten Wesen reden. Was war das? Ich glaube, Ihre linke Hirnzelle ist geplatzt. Mist, sieht nach einem Kurzschluss aus. Darf ich mal die Gebrauchsanweisung sehen? Frau Ganz stemmte ein Buch hoch, das so dick wie 5 Telefonbücher war. Der Polizist brach beinahe zusammen, als er darin zu blättern begann. Ich ging nach draußen und wartete. Es dauerte 3 Stunden, bis sich etwas tat. Frau Walder verließ das Haus. Ich folgte ihr. Sie traf sich mit Frau Ganz. Diese übergab ihr ein Bündel Banknoten. In meinem Büro erhielt ich wenig später einen Anruf. Mit aufgeblähtem Magen besuchte ich den Mann, der gerne mit seiner Dienstwaffe spielte. Üble Sache, Maloney. Ich habe mir die Bedienungsanleitung dieser Anlage bei Frau Ganz übersetzen lassen. Versteht ja kein Mensch, was da drin steht. Wissen Sie was, Maloney? Mit der Anlage kann man keine Marsmenschen interviewen, aber Nachbarn aushorchen. Das ist eine verbotene Überwachungsanlage. Erstklassige Wanzen, klein wie Stecknadelknöpfe. Köpfe. Die Anlage schaltet sich beim geringsten Geräusch automatisch ein. Dann überwacht Frau Ganz Herrn Vollmoos. Sieht ganz danach aus. Gibt es auf diesem Internet eigentlich auch Kreuzworträtsel? Wahrscheinlich nicht. Die bieten heute nichts mehr für intelligente Menschen, Maloney. Nur noch Schweinkram, Maloney. Mein Weg führte mich nicht in eine virtuelle Welt, sondern in die Wohnung von Herrn Vollmoos. Er staunte nicht schlecht, als ich ihm nach 2-stündiger Suche 2 winzige Wanzen unter die Nase hielt. Die eine bewegte sich, die andere nicht. Ich habe Wanzen in der Wohnung? Echte und elektronische. Zeit für den Frühjahrsputz. Allerdings. Das wird sie uns sicher gleich mitteilen. Sie kommt hierher? Ich war so frei, sie einzuladen. Und wenn sie uns beide erschießt? Als es klingelte, ging Vollmoos hinter einem Sofa in Deckung. Frau Ganz begrüßte mich mit einer verächtlichen Handbewegung. Frau Walder erschien ebenfalls. Lauter nette Menschen in einer netten Wohnung. Wo ist Vollmoos? Ich bin in Sicherheit. Ich trage eine kugelsichere Weste. Was soll der Blödsinn? Sie haben im Auftrag von Frau Ganz Wanzen in dieser Wohnung installiert, Frau Walder. Ach was, der spinnt. Lassen Sie nur. Ja, das stimmt. Weil ich Grund hatte zur Annahme, dass er unseren Nachbarn getötet hat, Herrn Wieland. Er starb durch eine Bombe. Ich bastle keine Bomben. Das ist eine Unterstellung. Dazu wäre er zu dämlich, das stimmt. Es hat sich alles aufgeklärt. Was hat sich aufgeklärt? Das Paket im Garten stammt von Herrn Wieland. Es lag im Keller, vermutlich ein Prototyp. Wieland wollte mit Bomben zu Geld kommen. Er wollte Kaufhäuser erpressen. Frau Walder hat das Paket im Keller gefunden. Als sie es aufhob, begann es zu ticken. Sie stellte es in den Garten und floh. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hatte Angst. Weshalb haben Sie das der Polizei nicht gleich gesagt? Ich wollte nicht, dass die Polizei herausfindet, dass wir Herrn Vollmoos überwachen und dass ich dafür bezahlt wurde. Sie haben mich hintergangen. Ich nahm an, dass Sie ein Mörder sind. Vergessen Sie das nicht, Vollmoos. Ich wollte schon immer mal einen Mörder überführen. Miss Marple ist mein Vorbild. Und jetzt diese Enttäuschung. Sie sind nur ein Schwächling, ein Jammerlappen. Dann wollten Sie mich gar nicht umbringen. Niemand will Sie umbringen. Und was mache ich jetzt? Ohne Angst. Ich muss mein Leben umstellen. Wie lebt man ohne Angst? Gibt es Bücher darüber? Was ist mit der Bombenbastelanleitung? Wie kam sie in diese Wohnung? Eine Frau Gans hat sie mir gegeben. Runtergeladen vom Internet. Und was ist mit diesen 6 Bomben? Kann man die auch zu sich runterladen in die Wohnung? Im Keller des explodierten Herrn Wieland fanden wir eindeutige Hinweise darauf, dass dieser in seiner Wohnung heimlich Bomben bastelte. Eine davon explodierte irrtümlich und tötete ihn. Frau Gans und Herr von Moos teilten sich künftig Garten und Haushaltshilfe und surften gemeinsam ein wenig auf dem Internet herum. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Bombenbastler, 3. und letzter Teil.